darf niemals geschehen. Und käme doch der Tag, so schwöre ich zu tun, was du verlangst. Ich ließe dich nicht leiden, so wahr ich leben mag. Du hast mein Wort.